In Alexandria haben wir am Abend unserer Ankunft eine Fackelprozession gesehen. Man feierte die Beschneidung eines Knaben. Die Harzfackeln erleuchteten die dunklen Straßen, in denen sich die buntscheckige Menge unter lautem Schreien durcheinanderstieß. Hier in Kairo haben wir ähnlichen Merkwürdigkeiten beigewohnt. An einem der letzten Abende haben wir die Gläubigen bei einer Hochzeit das Lob Allahs singen hören. Sie waren in der Form eines Parallelogramms aufgestellt und wiegten sich hin und her, während sie auf monotone Weise psalmodierten. Einer von ihnen gab den Ton an und stieß in regelmäßigen Abständen schrille Schreie aus. Die Possenreißer sind vollkommen und die Späße hier von bestem Geschmack. Ein Junge redete mit einem Tauben. Nachdem er versucht hatte, sich verständlich zu machen, indem er ihm abwechselnd in eines seiner Ohren schrie, brüllte er ihm schließlich in seiner Verzweiflung in den Hintern. Gustave Flaubert, Kairo. Wenn man fürchterliche Erscheinungen in der menschlichen Natur will kennenlernen, in Afrika kann man sie finden. Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Jena. Doch gibt es ein neues Element, das zu sehen ich nicht erwartete und das hier ungeheuer verbreitet ist, nämlich das Groteske. Die ganze alte Komik des geprügelten Sklaven, des griesgrämigen Frauenverkäufers, des betrogenen Händlers ist hier sehr jung, sehr wahr und voller Reiz. Auf der Straße, in den Häusern und bei jeder Gelegenheit teilt man nach rechts und links mit einer abstoßenden Freigebigkeit Stockschläge aus. Man hört gutturale Laute, die an das Brüllen wilder Tiere erinnern. Und darüber klingt Lachen. Dazu sieht man große weiße herabhängende Gewänder, Elfenbeinzähne, die unter dicken Lippen klappern, breite Nasen der Neger, staubige Füße und Halsketten und Armbänder. Am Abend vorher waren wir in einem Derwischkloster gewesen, wo wir einige von den vielen Allah-Rufern haben in Krämpfe fallen sehen. Das sind hübsche Schauspiele, die Herrn Voltaire zu einem gewaltigen Lachen gebracht hätten. Welche Bemerkungen hätte er nicht über den armen menschlichen Geist gemacht? Über den Fanatismus, den Aberglauben? Mich hat es nicht im geringsten zum Lachen gebracht. Es ist zu fesselnd, um erschreckend zu sein. Das Allerschlimmste dabei ist ihre Musik. Dieses Land ist ein sehr merkwürdiges Land. Gestern waren wir zum Beispiel in einem Café, das eines der schönsten von Kairo ist, und in dem sich gleichzeitig mit uns ein Esel befand, der kackte, und ein Herr, der in einer Ecke pisste. Niemand findet das merkwürdig. Niemand sagt etwas. Manchmal steht jemand neben einem auf und beginnt sein Gebet zu sprechen, mit tiefen Verneigungen und lauten Ausrufen, als ob er ganz allein wäre. Man wendet nicht einmal den Kopf, so natürlich erscheint das. Kannst du dir einen Menschen vorstellen, der im Café de Paris laut sein Tischgebet hersagt? Höre den Rat, den die Leier tönt, doch er nutzet nur, wenn du fähig bist. Das glücklichste Wort, es wird verhöhnt, wenn der Hörer ein Schiefohr ist. Was tönt denn die Leier? Sie tönet laut, die schönste, das ist nicht die beste Braut. Doch wenn wir dich unter uns zählen sollen, so musst du das Schönste, das Beste wollen. Es ist würzig in den Zugs, es ist kühl und farbig. Der Geruch, der immer angenehm ist, ändert sich allmählich, je nach der Natur der Waren. Es gibt keine Namen und Schilder, es gibt kein Glas. Alles, was zu verkaufen ist, ist ausgestellt. Man weiß nie, was die Gegenstände kosten werden. Weder sind sie an ihren Preisen aufgespießt, noch sind die Preise fest. Alle Gelasse und Läden, in denen dasselbe verkauft wird, sind dicht beieinander. 20 oder 30 oder mehr von ihnen. Da gibt es einen Bazar für Gewürze und einen für Lederwaren. Die Seiler haben ihre Stelle und die Korbflechter die ihre. Von den Teppichhändlern haben manche große, geräumige Gewölbe. Man schreitet an ihnen vorbei wie an einer eigenen Stadt und wird bedeutungsvoll hineingerufen. Die Juweliere sind um einen besonderen Hof angeordnet. In vielen von ihren schmalen Läden sieht man Männer bei der Arbeit. Man findet alles, aber man findet es immer vielfach. Die Ledertasche, die man möchte, ist in 20 verschiedenen Läden ausgestellt und einer dieser Läden schließt unmittelbar an den anderen an. Da hockt ein Mann inmitten seiner Waren. Er hat sie alle ganz nah bei sich, es ist wenig Platz. Er braucht sich kaum zu strecken, um jede seiner Ledertaschen zu erreichen, und nur aus Höflichkeit, wenn er nicht sehr alt ist, erhebt er sich. Aber der Mann im Gelass neben ihm, der ganz anders aussieht, sitzt inmitten derselben Waren. Es ist erstaunlich, wie viel Würde diese Gegenstände so bekommen, die der Mensch gemacht hat. Sie sind nicht immer schön. Mehr und mehr Gesindel von zweifelhafter Herkunft schleicht sich ein, von Maschinen erzeugt, aus den Ländern des Nordens eingeführt. Aber die Art, in der sie sich präsentieren, ist immer noch die alte. Neben den Läden, wo nur verkauft wird, gibt es viele, vor denen man zusehen kann, wie die Gegenstände erzeugt werden. So ist man von Anfang an dabei, und das stimmt den Betrachter heiter. Denn zur Verödung unseres modernen Lebens gehört es, dass wir alles fix und fertig ins Haus und zum Gebrauch bekommen, wie aus hässlichen Zauberapparaten. Hier aber kann man den Seiler eifrig bei seiner Arbeit sehen, und neben ihm hängt der Vorrat fertiger Seile. In winzigen Gelassen drechseln Scharen von kleinen Jungen, 6 oder 7 von ihnen zugleich, an Holz herum. Und junge Männer fügen aus den Teilen, die ihnen von den Knaben hergestellt werden, niedrige Tischchen zusammen. Die Wolle, deren leuchtende Farben man bewundert, wird vor einem selbst gefärbt, und allerorts sitzen Knaben herum, die Mützen in hübschen und bunten Mustern stricken. Es ist eine offene Tätigkeit, und was geschieht, zeigt sich wie der fertige Gegenstand. In einer Gesellschaft, die so viel Verborgenes hat, die das Innere ihrer Häuser, Gestalt und Gesicht ihrer Frauen und selbst ihre Gotteshäuser vor Fremden eifersüchtig verbirgt, ist diese gesteigerte Offenheit dessen, was erzeugt und verkauft wird, doppelt anziehend. Elias Canetti, Marrakesch.